Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute, das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Bernhard, zumindest 38. Guten Morgen, Bernhard. Ja, hallo. Hallo Bernhard, ich freue mich, dass du da bist. Und über was reden wir? Ja, ich hatte letzte Woche eine Sendung, da ging es ja um die hat mir ein Leben gerettet. Mhm. Und da ging es darum, dass ich das Glück hatte, dass mein Bruder mir die Hälfte seiner Leber gespendet hat, damit ich weiterleben kann. Oh. Wann war das? Du bist jetzt 38, wie alt warst du da? Ja, das ist gerade 5 Jahre her. 5 Jahre? Genau, ja. Was war los mit dir, dass diese Spende nötig war? Ja, also von Geburt an war ich schon mit einer ziemlich schwachen Leber ausgerüstet. Und es gab dann schon einen Haufen Komplikationen. Mit 11, 12, 13 hatte ich schon ein paar OPs. Und schlussendlich habe ich dann so mit 16, 17 gemerkt, also die Ärzte haben auch gesagt, da stimmt was nicht, aber man hat halt nicht weiter kontrolliert und ich wollte ehrlich gesagt mitten in der Pubertät jetzt mich auch nicht hier in lauter Krankenhäusern Ärzte begeben und wenn du dann die Entscheidung hast, so hey, hallo, mach mal bitte langsam oder gib Vollgas, habe ich mich halt für die zweite Variante entschieden, habe halt ein bisschen Vollgas gegeben, das hat halt der Leber nicht gerade unbedingt das heißt, hat gefeiert. Die nicht gefördert. Ich habe, ja, ich höre so Punkband halt. Ich war völlig, völlig abgedreht. Du warst in einer Punkband. Band. Die Band existiert wieder, aha, nur halt in einem anderen Kontext. Ne? Also im Prinzip. Okay, du hast deine Leber und deine Gesundheit nicht geschont, sondern du hast noch ordentlich einen draufgegeben. Naja, wenn man weiß, man kann nicht lange da bleiben und es war wohl so geplant, dann habe ich mir gedacht, ja. Ach so, man hatte dann dir schon. Ich gebe doch lieber gleich Gas und nimm alles mit, was ich mitnehmen kann. Ne? Hatte man dir so eine Lebenserwartung gesagt? Nee, das nicht. Nee. Mhm. Nee, aber es war klar, dass irgendwas nicht stimmt und wie lange es. Ich meine, jetzt im Nachhinein habe ich erfahren, wenn das also passiert, wäre es auf jeden Fall, diese Leberzirrhose. Mhm. Also die Leber hätte irgendwann gesagt, nö, ich möchte nicht mehr. Mhm. Ich gehe da mal. Dann habe ich mir eben gedacht, ja, komm. Also durch deinen Lebenswandel ist dann dieses noch beschleunigt worden. So beschleunigt worden, ja. Also hätte ich es nicht getan, dann wäre es irgendwann mit 40, 50 passiert. Mhm. Dadurch, dass ich Vollgas gegeben habe, ist halt jetzt so mit Anfang 30 passiert, was wiederum aber für die Transplantation ganz gut war. Mhm. Denn die kann man, wenn man jünger ist, besser überstehen, wie wenn man älter ist. Ja. Und da muss ich natürlich nochmal ganz, also falls mein Bruder zufällig zuhört, ich weiß es nicht, denn also ich liebe ihn über alles. Mhm. Er hat mir schließlich das Leben geschenkt. Also genau. Ja, jetzt erklär das doch mal mit der halben Lebertransplantation. Das hört sich ja für einen Laien zunächst mal abenteuerlich an. Man hat die Hälfte der Leber deines Bruders weggeschnitten? Das ist total irre. Man hat die Hälfte weggeschnitten? Mein Bruder hat man 60% der Leber entfernt. Mhm. Meine wurde ganz entfernt, weil die war wirklich völlig am Ende. Und dann wurde sozusagen der große Teil von ihm bei mir eingepflanzt. Also wir waren beide gleichzeitig geöffnet. Und ihr wart beide danach schwer operiert, so kann man das sagen. Das heißt, er musste dann mit 40% seiner Leber zunächst leben. Ja, das Geile an der Leber ist, nach 2 Monaten sind beide Leberhälften schon wieder völlig ausgebaut. Ach, so schnell also geht die das. Die regeneriert sich selber, ne? Wenn sie gesund ist. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das ein großer Vorteil war oder vielleicht sogar die Bedingung, dass es dein Bruder war, der diese Leber gespendet hat. Ja, also ausschlaggebend bei der Leber ist die Größe und die Blutgruppe. Ah ja. Das ist ein bisschen einfacher wie bei einer Niere oder bei anderen Körperteilen. Wie gefährlich war die Operation, fangen wir zunächst mal bei deinem Bruder an, für deinen Bruder? Also genauso gefährlich wie für mich rein von der Technik, also das, was stattgefunden hat. Ne? Also mit allen Risiken, also ein großer operativer Eingriff mit all den damit verbundenen Risiken. Auf jeden Fall, ja, deswegen wollte ich das auch erst nicht. Und hat er denn einen Vorschlag gemacht? Das kam von der Mutter meiner Kinder. Mhm. Also von deiner ehemaligen Partnerin. Genau. Also ja, wir haben immer noch Kontakt. Ich habe die Kinder ja auch ständig immer bei mir. Die hat gesagt, dein Bruder kann dir doch die Leber geben oder wie? Nee. Erst war mein Vater im Gespräch, weil die Ärzte wollen erstmal das alte Material verwerten. Mhm. Und das wollte aber mein, also das ich weiß, wie mein Vater drauf ist und das hätte er nicht gepackt, weil ich glaube, ich war noch geil. Was hat dein Vater? Der hätte es, glaube ich, nicht gepackt. Der hat schon Angst, wenn jemand ihm Blut abnimmt. Ach so, also das hätte überhaupt gar nicht funktioniert. Okay, ja. Aber die Mutter deiner Kinder hatte die Idee, es sollte ein Verwandter sein. Genau. Ja. Und, also die Sache war, dass man ja, das ist das Hauptproblem, man auf der Warteliste steht zum Eurotransplant und ich hätte auf der Warteliste auf jeden Fall keine mehr bekommen. Das heißt, ich hätte nur noch durch eine Spende, Leberlebensspende gerettet werden können. Mhm. So, ja, und dann kam Problem. Also die Idee, ein Verwandter, eventuell der Vater oder das der, war, ja, oder der die Bruder. Die Ärzte haben den Vorschlag gemacht und die Mutter hat dann nochmal auf uns eingeredet, weil ich wollte es nicht. Also jetzt deine Mutter hat jetzt eingeredet. Nein, die Mutter meiner Kinder, ja, genau. Okay. Also weil schließlich, ne, die Kinder sind da und die sollen ja auch noch irgendwie einen Vater haben, der sich Okay, aber wer hat denn letztendlich deinen Bruder angesprochen? Hast du das gemacht? Nein. Das hat eben die Mutter der Kinder gemacht. Die Mutter der Kinder. Ah ja, okay, ich verstehe. Und genau, wie war seine Reaktion? Die hat eine Schlüsselrolle. Wie war seine Reaktion, als sie das gesagt hat oder gefragt hat? Der hat sofort Ja gesagt. Ah ja. Das war ja der Knaller, ne? Du wolltest nicht wirklich. Ich wollte nicht, nee, weil im schlimmsten Fall, man überlegt sich, wenn es doof läuft, es stirbt er, ich lebe weiter, hätte ich nicht gepackt, ne? Ich glaube, da wäre dann, was weiß ich, ne? Aber sag mal, ist so, erst jetzt kann ich ihm wirklich, ne, so ins Gesicht sagen, dass ich ihn über alles liebe. Wie habt ihr euch denn dann überzeugt gegenseitig, beziehungsweise wie hat er dich überzeugt, dass man das doch machen sollte? Ja, seine Klarheit hat mich überzeugt. Seine Klarheit? Seine Klarheit. Also sein Wille. Für ihn, wir sind Brüder, wir lieben uns und das ist kein Thema. Wir machen das jetzt. Punkt. Aus. Fertig. So, nun sind einige Jahre vergangen. Wie geht es euch? Wie geht's dir? Wie geht's deinem Bruder? Also wir hatten beide wirklich sau viel Glück. Ich habe noch einen Haufen Komplikationen, aber mein Bruder, dem geht's Bombe. Also der wohnt in Hamburg, ist gerade seit einem halben Jahr Vater und alles wunderbar. Ja. Und er kann ein ganz normales Leben wieder führen, der so wie vorher. Er lebt ein ganz normales Leben weiter. Ja. Ja, gut, man muss dazu sagen, er war auch immer fit, er hat auch immer Sport gemacht. Ich habe ein super trainiertes Teil bekommen. Genau. Kann er auch ganz normal leben? Das heißt, kann er auch wieder Alkohol trinken wie früher? Ja, klar. Das bei ihm ist ja kein Problem. Er muss ja keine Medikamente nehmen. Ich muss halt weiterhin Medikamente nehmen, damit mein Körper das nicht abstößt. Und deswegen trinke ich jetzt zum Beispiel gar keinen Alkohol mehr. Wie lange kannst du mit dieser neuen Leber deines Bruders im besten Fall leben? Ja, also ich habe schon ein paar Leute kennengelernt, die einen der ersten paar Transplantationen mitgemacht haben, die sind schon so 30, 40 Jahre locker drin. Ja. Ne? Das heißt, du hast deine Einschränkungen bestehen darin, dass du viele Medikamente nach wie vor nehmen musst. Genau, und dass man es halt nicht übertreibt. Es mit allem nicht übertreibt. Also sprich, rechtzeitig ins Bett geht, seinen Körper einigermaßen schont, ordentlich isst. Also auch gesund ist und nicht jeden Tag eben Cola und eine Haxe auf die Art. Ne? Ja. Also am besten ein bisschen, also in meinem Fall ist es zum Beispiel wenig Fett, wenig Zucker, eher vegetarisch. Und kein Alkohol wahrscheinlich. Kein Alkohol mehr, nee, auf keinen Fall. Nee. Auch nicht mal ein Gläschen Wein, geht nicht. Also es ist nicht verboten, aber nachdem ich alles hinter mir habe und die Medikamente, die ich jetzt noch nehmen muss, ist es... muss nicht sein. Nee. Musst du diese Medikamente eigentlich dein ganzes Leben lang nehmen? Genau, ja. Ja, das auf jeden Fall. Das sollte man tun, sonst kann es sein, dass sie sich wieder, dass man, dass ein Abstoß, ein Abstoßen kommt. Die Medikamente verhindern das Abstoßen. Dein Immunsystem wird runtergefahren. Mhm. Ja, deswegen muss man aufpassen, dass man nicht gerade immer jeden Tag mit Straßenbahn fährt oder alles Mögliche anfasst. Genau, wenn das Immunsystem runtergefahren ist, bedeutet das doch eigentlich, wenn es permanent runtergefahren ist, dass du viel anfälliger bist für Grippe, für alle möglichen Infekte. Stimmt das? Das stimmt, ja. Aber in meinem Fall habe ich da eben ein bisschen mehr Glück wie andere Transplantierte, weil ich durch den ähnlichen Genpool meines Bruders nicht so viel Immunsuppression nehmen muss, wie jemand, der jetzt zum Beispiel eine tote Leber bekommen hat von einem Toten. Bernhard, also großes Dankeschön an deinen Bruder, der dir das Leben, man kann wirklich sagen, wenn er nicht gewesen wäre, dann würden wir jetzt nicht miteinander sprechen können. So sieht's aus, ja. Super. Genau, deswegen großen Dank an den Staat, den ich eigentlich früher bekämpft habe, so als Punk, ne? Ja. So können sich die Dinge ändern. Also ich bin jetzt eher froh, dass mein Staat mich gerettet hat, weil wir alle zahlen ja in dieses Gesundheitssystem ein, ne? Weil so gesehen eine Operation kostet ja mal locker 300.000 Euro mit allem drum und dran. Ehrlich? Ist das so teuer? Kostet das 300.000 Euro? Also wenn man das komplett, also von Anfang an, also die Handbehandlung vom ersten Tag bis zum letzten Tag, wo man dann rauskommt, dann kommt schon ordentlich was. Das ist ja Wahnsinn. Das wusste ich auch nicht, dass das so eine Riesensumme ist. So mit allem drum und dran, wie du es gesagt hast. Mit allem drum und dran, ja. 300.000. Deswegen bin ich auch wieder froh. Ich bin jetzt wieder Zweiradmechaniker. Ich kann meinem Staat wieder was zurückgeben, zahle wieder schön die Steuer und bin kein Pump mehr, sondern eher ein normaler Spießer. Bernhard, danke für deinen Anruf. Und, danke, Domi. Bleib gesund. Und schöne Grüße an deinen Bruder. Das mache ich. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Bis dann. Ciao. 0800 220 50 50. Und es geht weiter mit, frage ich meine Regie, mit wem geht's weiter? Mit Melanie. Melanie ist 23. Guten Morgen, Melanie. Guten Morgen, Domian. Hallo, Melanie. Ich freue mich, dass du da bist. Über was möchtest du sprechen? Ich freue mich auch, da zu sein. Und zwar rufe ich an, weil bei mir vor ungefähr 3 Wochen eine Krankheit, eine seltene neurologische Krankheit diagnostiziert wurde, die heißt Pseudotumor Cerebri. Und die Symptome sind, dass das Gehirn halt wird durch zu viel Hirnwasser unter Druck gesetzt. Mhm. Und und das wurde halt zufällig entdeckt, weil ich Probleme mit dem Sehen bekommen habe. Ja, also und du hattest keine Kopfschmerzen oder dergleichen? Doch. Hatte ich jahrelang. Mhm. Aber mein Hausarzt hat immer gedacht, ich hätte eine Migräne. Mhm. Weil die Hausärzte weil die Krankheit halt selten ist, kennen sich die Hausärzte mit dieser Krankheit überhaupt nicht aus. Und die haben halt gedacht, dass ich eine Migräne hätte und haben mir dann immer so Paracetamol und alles geschrieben. Aber dann warst du wahrscheinlich in einer großen Klinik, die das dann diagnostiziert haben, oder? Nee, also ich war beim Augenarzt vor ungefähr 3 Wochen und die haben dann bei mir eine beidseitige Stauungspapille festgestellt. Eine beidseitige was? Stauungspapille, das bedeutet, dass meine Sehnerven entzündet waren. Mhm, und das war dann halt ein Symptom dafür, dass das Hirnwasser erhöht ist und dadurch Druck auf die Sehnerven. Das heißt, der Augenarzt hat das pfiffig diagnostiziert. Genau. Mhm. Und hat mich dann halt auch direkt ins Krankenhaus geschickt und dort wurden dann viele Untersuchungen gemacht und unter anderem eine Lumbalpunktion. Das heißt, da wurde in meinen Knochen, wie nennt man das jetzt? Knochenmark? Genau, in Knochenmarksflüssigkeit wurde mir entnommen. Und also im Rücken oder im Nacken oder wie kann man sagen? Nee, unten da in der Wirbelsäule. In der Wirbelsäule, okay. Mhm. Genau, wurde Knochenmarksflüssigkeit entnommen und dort wurde auch der Druck gemessen. Und der war dann erhöht und dadurch wurde dann, und alles andere wurde ausgeschlossen durch MRTs und EEGs und alles. Und dadurch. So, jetzt weißt du die Krankheit. Das ist eine ausgesprochen seltene Krankheit, sagst du, eine äußerst seltene Krankheit. Ja. Was kann man denn da jetzt gegen tun? Ja, also ich bekomme jetzt Medikamente, das sind Entwässerungsmedikamente, das sind also normalerweise nehmen das Epileptiker, aber die nehmen das in einer höhere Dosis. Mhm. Und ja, mir helfen die zum Glück. Und es gibt Leute, denen hilft das nicht, die bekommen dann einen Schand. Mhm. Und muss man erklären, Schand ist so eine, um es mal ganz salopp zu erklären, so eine Art Abflussröhrchen, das wird gelegt aus dem Gehirn durch den Körper, genau, glaube ich, durch in den Magen hinein, ne? Genau. Ja. Genau. Und, aber da kommst du erstmal noch drum herum. Das muss noch nicht sein. Zum Glück nicht. Das heißt, wenn du Glück hast, kannst du dein Leben lang mit diesen Medikamenten über die Runden kommen. Genau. Das ist ja schon mal eine ganz gute Nachricht. Ja, zum Glück ist es, also bei mir helfen jetzt erstmal, also ich war beim Augenarzt jetzt erstmal, die meinte, dass das besser geworden ist. Mhm. Meine Staubpapille ist noch nicht komplett weg, aber es ist besser geworden, meinte sie. Sind denn auch die Kopfschmerzen weniger geworden? Nein, das nicht. Also meine Lumbalpunktion verlief nicht so gut. Und jetzt zur Zeit habe ich sehr starke Kopfschmerzen. Mhm. Normalerweise hat man Kopfschmerzen nach einer Lumbalpunktion, wenn überhaupt so 2 Wochen. Mhm. Aber es gibt Ausnahmefälle, da dauert es auch Monate. Und ich glaube, ich bin so ein Ausnahmefall, wo es Monate dauert. Und na gut, aber wenn man weiß, dass das irgendwann dann zu Ende geht, dann ist das ja auch eine Beruhigung. Man weiß ja, woher es kommt. Genau. Mhm. Aber die Kopfschmerzen bleiben leider für immer. Ach, die bleiben für immer? Ja, die werden nicht mehr weggehen. Ach so, ich dachte jetzt, die gehen eben weg nach Nein. Und da kann man nichts machen mit irgendwelchen Medikamenten? Bist du sicher? Ja, natürlich, Schmerzmittel. Schmerzmittel und alles werde ich bekommen. Und auch wenn man halt das Hirnwasser unter Kontrolle hält und alles. Also die Nebenwirkungen vom erhöhten Hirndruck, die Kopfschmerzen dadurch werde ich immer beibehalten. Das wird nicht mehr weggehen, haben die Jetzt hast du so eine Diagnose bekommen, die hat dich wahrscheinlich zuerst mal erschrocken, könnte ich mir vorstellen. Ja. Würde mich auch. Aber jetzt, wie gehst du jetzt, nachdem das so alles erklärt ist und auch behandelt schon wird, wie gehst du damit um? Also jetzt im Moment, das Problem ist, die Nebenwirkungen der Krankheit waren schon sehr extrem, beziehungsweise zum Beispiel durch den Druck ist man sehr müde. Ich schlafe 10 Stunden am Tag, weil der Druck das auslöst. Ich habe sehr viele Konzentrationsprobleme. Mhm. Ich habe jetzt auch ein Semester verpasst, den ich wiederholen muss und alles. Du bist Studentin? Ja, genau. Was studierst du? Wirtschaft. Mhm. Mhm. Ja, und ich hoffe jetzt einfach, dass es sich mit diesen Medikamenten legen wird. Jetzt im Moment spüre ich keine Besserung. Mhm. Im Gegensatz nach dem Krankenhaus hat meine Situation. Aber es sind ja erst 3 Wochen her. Das ist jetzt. Ja, genau. Insofern kann sich das noch verändern. Was gab es denn noch so für spürbare Erscheinungen dieser Erkrankung, Bewirkungen dieser Erkrankung? Ich höre zum Beispiel meine Halsschlagader pumpen am Ohr. Mhm. Das Blut richtig pumpen. Oh, das ist aber auch nicht schön, wenn man das ständig hört. Ja, ständig. Und mein Arzt hat immer gedacht, ja, ich bilde mir das ein. Der hat mich zum Kardiologen geschickt. Der Kardiologe hat gesagt, da ist nichts mit dem Herzen, ist alles in Ordnung. Mein Hausarzt, da ist nichts, die bilden sich das ein und alles. Und das sind alles Symptome dieser Krankheit gewesen. Und ja, keine Ahnung, und jetzt ist das ist alles draußen, okay, ich mache meinem Arzt kein Vorwurf, das ist etwas, was er nicht wissen könnte. Geht das denn auch wieder weg? Hoffentlich geht das weg, dass du das hörst. Ich hoffe es. Also gab es sonst neben diesem, was du da gehört hast, noch andere Symptome? Also natürlich die Müdigkeit, die Kopfschmerzen, Übelkeit und Konzentrationsprobleme. Mhm. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Ja, ja, es tut mir leid jetzt vor Aufregung. Ja. Melanie, aber ich bin ja froh, dass man die Ursache gefunden hat bei dir. Ja. Und dass du offensichtlich da jetzt in fachkundigen Händen bist und du ordentlich behandelt wirst, richtige Medikamente bekommst. Und dann kann man ja dir die Daumen drücken, dass sich das dann vielleicht doch nach ein paar Monaten zumindest insoweit reguliert, dass du wieder ein normales Leben, einigermaßen normales Leben führen kannst. Ja, ich hoffe auch. Und ich werde auf jeden Fall, ich habe von zwei Freunden schon gehört bekommen, von zwei verschiedenen Personen gehört bekommen, jetzt da ich schon so eine seltene Krankheit erwischt habe, könnte ich ja auch so einen seltenen Lottogewinn erwischen, dass ich einmal so eine Runde Lotto spielen Das ist eigentlich eine klare Logik. Wenn man schon eine sehr seltene Krankheit hat, müsste man eigentlich auch mal einen Lottogewinn machen. Ja, dann spiel mal, dann versucht dein Glück. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, liebe Melanie. Ja, danke. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50 oder domian@wdr.de. Hier ist Angelika. Angelika ist 55. Guten Morgen, Angelika. Guten Morgen, Domian. Angelika, um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein riesiges Problem. Ich bin ja schwerbehindert. Ich habe 80% Schwerbehinderung mit Gehbehinderung. Und ich habe mir meinen ganz, ganz großen Traum erfüllt. Ich habe mir auf meine alten Tage und mit meiner Schwerbehinderung noch ein Haus gekauft. Mhm. Und auf dem Grundstück stehen zwei Häuser. Mhm. Und ich kann ja nur in einen wohnen, also habe ich das zweite vermietet. Mhm. Ich muss es vermieten, denn mit meiner kleinen Rente kann ich sonst das nicht alles finanzieren. Mhm. Und jetzt habe ich leider Gottes, es waren angebliche Freunde und die zahlen jetzt seit 3 Monaten keine Miete mehr. Ach du lieber Gott. Keine Nebenkosten mehr und ich habe Angst, dass ich mein Haus verliere. Jetzt hast du so eine Art Mietennomaden da sitzen. Ja. Aber du kennst die ja. Ja, ja. Ich habe sie nur halt so... wissen Sie, ich mache Tierschutz, ja. Ich habe Tieren... Ich rette Tieren das Leben. Mhm. Ich habe selber 6 eigene Hunde und habe immer wieder welche, die ich aufnehme und vor dem Tod rette. Mhm. Und das kann ich auch alles wunderbar machen. Das ist gar kein Thema, nicht? Weil das ist, wenn ich diese Aufgabe nicht hätte, dann würde ich schon längst im Rollstuhl sitzen. Ja. Also ich brauche diese Aufgabe und das macht mir auch Freude. Hast du denn diese Leute über deine Tierschutzaktivitäten kennengelernt? Richtig, genau, richtig. Und ich habe die halt nur vom Telefon gekannt und man hat sich mal gesehen und die Dame hat ja auch einen sehr guten Eindruck gemacht. Mhm. Aber das, was ich jetzt erlebt habe, also ich Also wie viel Geld steht jetzt noch, steht aus? Wie viel Miete müssen Sie noch zahlen? Also die haben im November nur 350 oder 57 Euro bezahlt. Normalerweise ist die Miete 600 und die Nebenkosten 211. Also war die letzte Zahlung im November in Höhe von etwa 300 Euro. Ja. Und seitdem nichts mehr? Nein, nichts mehr. Hast du einen richtigen Mietvertrag? Ja, aber ich bin halt einfach blöd, muss ich sagen. Ich habe das nicht alles richtig ausgefüllt. Das waren ja Freunde, ja. Ja gut, aber es waren ja eben keine Freunde. Du kanntest die doch gar nicht richtig. Ja, aber ich bin halt einfach, weil ich mir denke, ja, ich denke immer, die Menschen sind so wie ich, aber die sind nicht so wie ich. Leider sind die Menschen schlimm. Jetzt bin ich schon so alt und ich habe das immer noch nicht kapiert, dass eigentlich nur Tiere kann man vertrauen, aber keine Menschen. Mhm. Jetzt Moment, jetzt hast du nicht alles ausgefüllt in dem Vertrag? Ja, ich habe ihn schlampig ausgefüllt und das nützen die jetzt aus. Ach du je. Warst du mit dem schlampig ausgefüllten Vertrag bei einem Anwalt schon? Ich war schon, es läuft auch alles schon. Der Anwalt hat auch schon am 23.12. wurde die Räumungsklage vor Gericht, ist sie eingegangen. Aber das dauert alles zu lang. Du brauchst mein das Geld. Anwalt sagt, das kann unter Umständen lange dauern und das wäre mein Tod. Ich müsste alles verlassen, aber ich, das heißt, ganz du hast ehrlich, ich möchte meine Tiere nicht im Stich lassen. Ich würde lieber mit meinen Tieren unter der Brücke schlafen. Das heißt, du hast... Ich würde sie niemals im Stich lassen. Mhm. Entschuldigung, dass ich meine, aber... Also im Stich lassen bedeutet, wenn du dein Haus, das Grundstück verkaufen müsstest, weil du... Wenn ich es verliere, dann habe ich nichts mehr, dann müsste ich auf der Straße leben, weil kein Mensch wird dir, außerdem, ich könnte es mir ja gar nicht mehr leisten. Ja, ja, ja. Es geht ja gar nicht mehr, mein Ruin. Du bist unbedingt auf diese Mietzahlung angewiesen, damit du deinen Kredit, du hast vermutlich einen Kredit aufgenommen, damit du den abbezahlen kannst. Ja, genau. Wenn ich noch irgendetwas arbeiten könnte, ich würde es ja tun, aber mit 80% ist man halt sehr gehandicapt, was das Arbeiten betrifft, sonst wäre ich ja nicht in Rente. Das heißt, du lebst ausschließlich von deiner Rente? Ja. Für dein Leben. Und das ist ein teures Leben, wenn du so viele Tiere hast. Die kosten ja eine ganze Menge im Monat. Ja, die Tiere sind klein. Die sind nicht so groß. Und ich hab Freunde, die mir immer wieder Hundefutter zukommen lassen. Ja. Wie lange, du tust so viel für die Tiere. Hier hast du Hundefutter und füttere deine Tiere. Oder ich habe auch eine Dame, die kann selber keinen Hund nicht halten. Und den Hund habe ich. Und die schickt mir auch jedes Monat Hundefutter. Wie lange lebst du jetzt in diesem Haus schon? Ich lebe jetzt seit einem Jahr. Ich habe mir das damals gekauft. Seit einem Jahr lebe ich jetzt hier. Ja. Und diese Leute wohnen seit August eben hier. Wie ist das denn überhaupt, wenn du, das ist ja ein Grundstück, ihr wohnt ja da ganz eng beieinander. Wenn du die jetzt tagsüber siehst, spricht man miteinander, sagt man was? Nein, das ist Psychoterror vom Feinsten. Noch dazu ist in dem großen Haus, in dem die wohnen, da ist zum Beispiel auch der Hauptstromschalter. Die haben mir auch schon den Strom ein paar Mal abgestellt, so dass ich plötzlich im Dunkeln war und ich hätte ja stürzen können oder sonstiges. Mhm. Ich habe dann auch vor lauter Panik die Polizei angerufen. Mhm. Ja. Das heißt, die haben dich richtig in der Hand. Die haben mich richtig in der Hand, ja. Und die wollen mich richtig zerstören. Und selbst wenn, was wir hoffen wollen, wenn sie ausziehen, kommen große Kosten auf dich zu, dieses Haus wieder einigermaßen in Schuss zu kriegen. Ja. Oder gehen sie sorgsam mit den... Nein, sie machen alles kaputt. Ja, sie machen alles kaputt. Das Schöne ist, sie haben ja eigentlich nebendran das Nachbarhaus gekauft. Ich frage mich nur, warum ziehen sie da nicht ein? Ach, Sie haben das Nachbarhaus gekauft. Ja, und wer wohnt in dem Nachbarhaus? Niemand. Niemand. Na, das ist aber ganz sonderbar. Was steckt denn, was vermutest du, was dahinter steckt? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Für mich ist es sehr schlimm, denn ich habe eine schwerste Diabetes. Ja. Und ich habe wieder sehr hohen Zucker. Ich habe sehr hohen Blutdruck. Wenn dann so eine Aufregung dazu kommt und so eine Existenzangst, ist das natürlich sehr schlimm. Das kann ich nicht verstehen. Und mir ging es gesundheitlich wieder besser hier, weil die Landluft ist gut, ich habe keinen Stress mehr. Es ging mir eigentlich gut, aber jetzt mit dieser Aufregung und dieser Psychoterror, und die machen mir alles mit Absicht. Ich muss jetzt Wasser nachzahlen, das zahlen sie nicht. Sie klaut Wasser, weil sie hat ja noch Pferde, die drängt sie dann. Ne? Ne? Und dann lässt sie das Wasser von von dem Küchenfenster raus, wo sie drin wohnt. Das Wasser zahlt sie aber nicht, das muss ich bezahlen. Ja. Und das Wasser fährt sie dann rüber in ihr Haus. Also Angelika, das ist eine sehr schlimme Situation. Das tut mir sehr leid, dass du da jetzt reingeraten bist. Du bist jetzt, ein Anwalt hat die ganze Sache jetzt in der Hand, das ist schon mal sehr gut. Ich kann dir von unserer Seite vielleicht noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten, der dir vielleicht so ein paar Tricks noch verrät, dass du das psychisch, seelisch aushältst, bis es hoffentlich sich zum Guten gewendet hat alles. Ich hoffe bald, denn mir geht wirklich bald die Luft aus. Ja, das kann ich gut verstehen. Und ich habe so Angst, alles zu verlieren, alles. Und ich werde meine Tiere niemals im Stich lassen. Und wenn ich mit denen selbst unter der Brücke schlafen muss, aber meine Tiere gebe ich nicht her. Aber so weit ist es ja vielleicht noch nicht. Was sagt denn der Anwalt? Was schätzt er ein? Ja, was schätzt so er das wie ein? Die drauf sind, hat er keine guten Hoffnungen für mich. Angelika, wir hoffen mal, dass das richtig gut ausgeht. Und wenn das gut ausgeht und du das Haus wieder vermietest, dann sei aber sehr vorsichtig und sei sehr streng und lass dich beraten beim Ausfüllen dieses Vertrages. Ich habe gesagt, wenn das jetzt alles gut über die Bühne geht, dann werde ich mein Haus an einer Flüchtlingsfamilie vermieten. Ja. Da kümmert sich dann das Landratamt drum und ja. Ich muss dann nicht viel machen und ich kriege halt regelmäßig meine Miete. Genau, das kann man natürlich genauso überlegen. Liebe Angelika, jetzt bitte ich dich mal zunächst aufzulegen und dann ruft dich mein Psychologe, der Frank, gleich mal zurück. Okay, vielen Dank. Ich wollte noch eins fragen. Ich habe mal gehört, da ging es um einen Herrn oder was, der hat Katzen getötet oder Katzen. Mhm. Was ist dabei rausgekommen? Ja, das war vorige Woche. Haben sich mittlerweile die Anzeigen gehäuft. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Anzeigen vorliegen. Was dann im Detail die Staatsanwaltschaft und die Polizei macht, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Liebe Angelika. Hoffe das Beste und vor allen Dingen hoffe das Beste für dich, dass du da aus dieser Situation gut rauskommst. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder. Okay, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und einen schönen Abend. Dankeschön, dir auch. Tschüss, Angelika. Danke. Tschüss. 1.33 Uhr, ihr Lieben. Morgen heißt unser Thema. Morgen haben wir ein festes Thema. Und morgen heißt das Thema die Lüge meines Lebens. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ein großes Geheimnis mit sich herumtragen. Also vielleicht führt ihr ein Doppelleben, ein ganz geheimes Doppelleben. Vielleicht habt ihr mal eine Straftat begangen und kaum jemand weiß davon in eurem Umfeld. Oder vielleicht habt ihr eine falsche Identität oder vielleicht habt ihr ein Kuckuckskind oder. Es gibt ja nun tausendfach Möglichkeiten des Lügens und des der Geheimnisse. Wenn ihr eine große Lüge in eurem Leben mit euch herumtragt, dann könnt ihr gerne mit mir darüber sprechen. Wenn ihr das wollt, meldet euch an unter domian@wdr.de oder ruft morgen vor der Sendung ab 0 Uhr oder während der Sendung an. Die Lüge meines Lebens. Thema morgen. Heute freie Themennacht und hier ist Joel, 28. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Tut mir leid, dass ich etwas die Stimme verstelle, weil ich einfach nicht erkannt werden möchte. Ja, okay. Wenn das für dich okay ist. Von mir aus gerne, ja. Um was geht's denn? Es geht darum, dass ich eine Phobie habe. Und zwar aus meiner Jugend quasi. Das heißt, es ist eine Vaginaphobie. Eine Vaginaphobie? Ja, es ist so, dass ich damals eine Freundin hatte, die erkrankt war an einem Hefepilz. Mhm. Und es mich bis heute plagt. Moment, du sagst, diese Phobie kommt aus deiner Kindheit. Jugend. Jugend. Okay. Jugend. Mhm. Mhm. Okay. Und da hattest du schon eine Freundin, mit der du intimen Kontakt hattest? Ja, da war ich 16. Ah ja, okay, dann warst du so jung, warst du ja dann nicht mehr. Nee, aber Jugend. Und bis heute plagen mich, wie gesagt, Albträume und ich muss die ganze Zeit daran denken, an diesen Geruch und... Ja, erzähl doch mal, was du da gesehen oder erlebt hast. Naja, es ist so gewesen, dass mir, wie gesagt, dieser ekelhafte Geruch damals aufgefallen ist, während des Beischlafes. Mhm. Und ich habe meine Freundin dann, wie gesagt, zum Arzt buxieren wollen. Mhm. Und dieser hat dann einen Abstrich gemacht mit dem vorzeitigen Ergebnis, dass sie quasi sagte, es sei nichts. So, und dann haben wir wieder Beischlaf gehalten, aber da war trotz des Duschvorgangs noch dieser Geruch vorhanden. Mhm. Und ich habe seitdem auch bis heute keine Erektion mehr bei einer Frau bekommen. Moment mal, wie ging das denn weiter? Die hat sich auf mir gerobbt. Ich dachte dann quasi, dass sie ja nichts hätte, weil sie es ja sagte. Und am nächsten Tag kam das Ergebnis, der Arzt hat angerufen, sie hat Hefepilz. Ausgeprägten Stadium. Mhm. So, und dann könnte man normalerweise irgendwelche Medikamente nehmen und die Sache wäre erledigt. Absolut. Wenn nicht dieser psychische Stress für mich dann nicht weitergegangen wäre. Aber das ist ja bis heute. Der psychische Stress ist weitergegangen. Ja. Aber sie hat doch dann irgendwas eingenommen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Und dann war's gut. Nein. Für mich nicht. Aber die Erkrankung war weg bei der Freundin. Die Erkrankung war innerhalb von 2 Wochen weg, ja. Das heißt, du hast dann auch wieder Erfahrungen mit einer gesunden Vagina gemacht? Ich konnte nicht. Weil du das so in Erinnerung hattest, dieses eine Mal? Weil ich zweimal? Eine Mal in Erinnerung hatte, ja. Also waren es 2 direkte Geschlechtsakte, die dich daran erinnern? Ja. Mhm. Ich kann einfach nicht. Ich habe keinen Blutstau mehr bekommen. Auf gut Deutsch. So, und du bist heute 28. Ja. Wie lange warst du denn damals mit der Freundin noch zusammen? Halbes Jahr. Und wie viele Freundinnen hattest du seitdem wieder? Versuchte Beziehungen, circa 5. Mhm. Aber nachdem ich, wie gesagt, irgendwann merkt die Dame das, dass ich einfach nicht, ich kann nicht. Ich kann der schlecht sagen, sorry, da unten ist Tabu, nur Oralsex, so nach dem Motto. Das funktioniert einfach nicht. Mhm. Hast du es denn versucht bei den Frauen? Ja, natürlich. Aber du bist doch dann konfrontiert worden mit einem gesunden Körper. Ich hatte aber tatsächlich diese Erinnerung stets im Kopf. Ich konnte es nicht. Ich bin in Angstschweiß ausgebrochen. In Angstschweiß ausgebrochen? Ich habe nachts Albträume. Ich habe 3 bis 4 Mal die Woche Albträume darüber. Das klingt mir so übertrieben alles. Nein. Ja, in der Tat klingt es mir völlig übertrieben. Du hast 2-mal eine schlechte Erfahrung mit einer Erkrankung gemacht bei einer Frau und dann hast du 10 Jahre Albträume deshalb? Manchmal, ich denke manchmal, ich hätte einen an der Waffel, aber was soll ich machen? Ich denke manchmal, Mensch, scheiße, ich weiß ganz genau, das ist total Banane, was da in mir vorgeht, aber ich kann es nicht abstellen. Wie ist denn dein sexuelles Interesse? Wie ist das? Ja, nach wie vor, nach Frauen, aber nicht nach Vaginas. Dann was denkst du denn, wenn du onanierst? Oralsex. Mhm. An den Körper der Frau, aber nicht an das Eigentliche. Vor diesem Vorfall, wie standest du da der Vagina gegenüber? Ja, natürlich interessiert, aber das war meine erste Freundin. Mhm. Das ist das Problem und ich weiß nicht, was ich machen soll. Warst du denn, du hast gerade gesagt, es gab versuchte Beziehungen in der letzten Zeit? Ja. Das letzte Mal vor 2 Monaten. Ja. Warst du denn mal in eine Frau auch wirklich verliebt? Ja. Richtig verliebt? Ja, das ist aber leider schon etwa 7 Monate her und es tut weh. Es tut einfach weh, weil ich denke, ich bin krank oder so. Ja, also Joel, insofern, wenn diese Geschichte stimmt, die du mir erzählst, ich bin etwas vorsichtig gerade. Total bescheuert an. Ja, ich bin wirklich irritiert wegen deiner Stimme auch und die Geschichte klingt sehr merkwürdig. Ich einfach Angst habe, auch erkannt zu werden. Naja, was wäre schlimm daran, deswegen erkannt zu werden? Ich habe Angst vor der Reaktion der Leute, weil ich auch weiß, dass das Team, was ich beruflich auch leite, auch gerne deine Sendung verfolgt. Okay. Also vorausgesetzt, es stimmt. Dann stimmt wirklich etwas, wenn es stimmt, dann muss man sagen, dass da irgendetwas seelisch bei dir wirklich sehr in der Schieflage ist. Die Frage ist, warum hat ein solcher Eindruck eine solch verheerende Wirkung? Dieser Eindruck ist unangenehm, ich gebe das zu. weckt sicher auch unangenehme Assoziationen, aber dass es so eine fulminante Auswirkung hat, das ist zunächst nicht verständlich. Da muss noch irgendwas anderes dahinter stecken oder es muss komplexer zusammenhängen. Nur diese beiden Male, dass du diesen Geruch nicht ertragen hast, kann eigentlich, finde ich, so eine Wirkung nicht haben. Der Punkt ist, dass das ist ja nicht das Schlimme, aber ich habe halt einen Hygienefimmel. Also ich habe Affinität zu absoluter Hygiene. Ich nehme auch stets solche Tücher mit in die Öffentlichkeit. Also wenn ich Bahn fahre beispielsweise. Ja, okay, da ist eine gewisse Zwanghaftigkeit da in Sachen Hygiene. Ja. Und sonst so, wie geht es dir sonst so seelisch? Gut, bis auf, dass ich allein bin seit Jahren und mir die Frauen weglaufen. Nochmal zu diesem Hygienetick. Wie wirkt der sich sonst so aus in deinem Leben, außer dem, was du gerade genannt hast als Beispiel? Es ist so, dass ich beispielsweise den Drang habe, auch mehrmals beispielsweise täglich mich selbst zu reinigen, mein eigenes Geschlechtsorgan. Mhm. Auch mich zu duschen. Mhm. Aber halt im Rahmen. Also ich habe mal darüber gelesen und gehört, dass die Leute tatsächlich 10-mal duschen. Bei mir sind es 3-mal. Mhm. Das aber schon jeden Tag. Jeden Tag. Duschen ganz oder nur deinen Penis säubern? Penis 6-mal. Das kann man auch am Waschbecken machen, beispielsweise. Mhm. Und duschen 3. Mhm. Ich habe dich gerade gefragt, ob du verliebt warst in die Frau. Ja. Ich habe das deshalb gefragt, weil ich denke, wenn man wirklich in jemanden tief verliebt ist, dann ist man ja auch bereit, mit dieser Person vielleicht Dinge zu tun, die man sonst so gar nicht macht oder vor denen man Angst hat, weil die Liebe einen trägt. Warum hast du mit dieser Frau nicht versucht, dich selbst zu überwinden und mit ihr diesen Schritt zu unternehmen und mit ihr zu schlafen? Ich denke einfach, dass sie mir keine Zeit gegeben hat. Hast du ihr davon erzählt? Nein. Warum nicht? Angst. Ich meine, ich hätte ja nichts zu verlieren. Ich meine, davor lief es ja auch schon immer beschissen. Eben. Ich. Wenn du es ihr erzählt hättest oder beim nächsten Mal, könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn du an eine gute Frau da geraten bist, dass sie dir auch Zeit lässt, dich auf sie einzulassen und dass das wirklich dadurch dann auch überwunden werden könnte. Mit der Liebe schafft man so vieles. Aber ich weiß ja nicht, ob sie mich auch so. Weißt du, manche Frauen habe ich so das Gefühl, können sich nicht so richtig verlieben, wenn halt nicht die schon vorher auf sexuelle Tuchfühlung gegangen sind. Hm. Habe ich bisher in Erfahrung gebracht. Die wollten nach dem dritten Date wollten die quasi unter die Gürtellinie. Hm. Gut. Ich meine, ich kann die machen lassen, aber irgendwann gibt solche würden und die halt auch. Ja, es gibt solche und solche. Ich schlage Folgendes vor, Joel, weil ich glaube, dass das umfangreicher ist, was du beschreibst. Dass das nicht allein mit dem Ereignis vor 12 Jahren zu tun hat. Nicht nur damit. Schlage ich vor, dass du jetzt mit nach unserem Gespräch mit meinem Psychologen sprichst und er dich zurückruft und dann könnt ihr in Ruhe alles im Hintergrund bereden. Mein lieber Joel, dann wünsche ich alles Gute. Hier ist Tamara und Tamara ist 80 Jahre. Guten Morgen, Tamara. Guten Morgen, Damian. Ich freue mich, dass die Tamara durchgekommen ist. Und was ist dein Thema, Tamara? Ich wollte erzählen, dass vor einem Jahr, den 29. Oktober 2014, mit mir eine kuriöse Sache passiert ist auf der Straße. Eine kuriöse Sache? Ja. Ja, erzähl mal. Ich Ich komme aus Russland, ja? Ja. Und ich habe zwei Töchter und die eine ist erkrankt an Multiple Sklerose. Mhm. Und ist schon fortgeschrittene Krankheit. Mhm. Und ich gehe jeden Tag um 10 weg und um 4 zurück, gehe sie pflegen. Mhm. Und jetzt spricht mich auf der Große Bergstraße in Hamburg eine Frau auf Russisch an, mhm, und fragt mich, wie geht es ihrem kranken Sohn? Die Frau habe ich niemals gesehen. Oh. Ich sage, ich habe keinen kranken Sohn, aber ich habe eine kranke Tochter. Mhm. Na, da sagt sie, und was sagen die Ärzte und so, und hat angefangen, und ich sehe sie wie auf dem Röntgenbild, ihre Probleme und so und so und so. Und ich bin in das Gespräch eingewickelt worden. Mhm. Sie sagte mir, sie wartet hier auf eine Patientin und sie hat ihre Praxis im Bahnhof und sie kann helfen. Also da kam die zweite bei, das war ihre Komplizin. Und dann hat sie, die zweite hat gesagt, ihrem Vater geht das gut, dass sie jetzt, froh ist und so und so. Und ich bin reingerutscht in das Gespräch und dann hat sie gesagt, mir ist von irgendjemand was angetan und deswegen kommen die ganzen Probleme. Und sie hat immer gesprochen und hat mir viel getroffen, was in meinem Leben wirklich war, mhm, und ist. Mhm. So wie eine Wahrsagerin, sagen wir, ja. Mhm. Und das hat sie gesagt, ich sehe, sie haben zwei adaptierte Enkelkinder. Und währenddessen stand die andere Frau auch dabei. Ja, mhm, ja, und so. Und so fing das an und dann hat sie gesagt, hat sie verschiedene Tricks gemacht mit Zwirren und mit Ei und so. Und ich habe ihr geglaubt und da hat sie mich so weit gebracht, dass ich alles hat getan, was sie mir gesagt hat, ja. Mhm. Sie hat mit einmal gefragt, sagte zu der Komplizin, jetzt sagst du, wie viel Geld du hast auf der Bank, wie viel auf dem Konto und wie viel zu Hause. Die hat dort eine große Summe genannt und ich habe dann auch meins alles gesagt. Ich sage, ich habe zu Hause 7.000 Euro. Ich hatte diese 7.000 in 10 Jahren gespart. Mein Mann und meine Mutter sind gleichzeitig in 3 Wochen gestorben, mhm, und seitdem habe ich das bisschen Geld. Das war für mich sehr viel. Das Geld war für mich wie eine Droge. Ich habe mich so gefreut, dass ich Geld, mhm, hatte. Also das hast du der Frau quasi erzählt, dass du zu Hause, also bar hattest du das, bar. Bargeld. Ja, ja, mhm, ich sage das immer unterm Teppich, ja. Unterm Teppich. Jetzt habe ich eine böse Vermutung, dass du da auf eine Verbrecherin reingefallen, ja, bist. Ja, und das waren die Verbrecherinnen und die haben schon an vielen Orten und Städten, mhm, so ausgeraubt, die Frauen, ja. Ja, ist die denn dann mit dir nach Hause gegangen? Die zweite, die Komplizin, ja, sagt sie, jetzt gehst du nach Hause, das war vor meinem Haus nicht weit, und gehst und tust das Geld in ein weißes Handtuch und so und das Gold. Und habe ich alles gemacht, was sie hat gesagt und bin mit dieser zweiten wieder zu dem Ort gegangen, wo sie stand. Mit dem Geld? Mit dem Geld, ja. Einmal, als ich aus der Tür war, aus dem Treppenhaus, habe ich wollen zurückgehen. Aber dann hatte ich keine Angst. Ich habe alles gedacht, das ist richtig. Ja, was er hat gesagt, das habe ich gemacht. Aber Tamara, lass mich fragen, mit welcher Begründung solltest du das Geld dann in das weiße Tuch nehmen und ihr... Ich weiß nicht. Du hast es vergessen? Nein, nicht vergessen. Die hat mich hypnotisiert. Ach so, also irgendwie, ja, eingelullt. Und ich habe alles gemacht, was sie gesagt hat. Da hat sie mir gesagt, ich soll 12 Löffel Wasser in ein Fläschchen tun und mitbringen. Und dort hat sie doch wohl was reingetan und, ach, mir zu trinken gegeben, einen Schluck. Ich war glücklich, ich war gesund, ich hatte keine Probleme. Die hat mich als ob sauber von innen, ich habe mich so sauber gefühlt, als ob ich jetzt ganz neu geboren bin. Okay, jetzt eins an dem anderen. Jetzt sehe ich dich mit diesen 7.000 Euro da zurückgehen. Ja, und dann hat sie diesen Bündel genommen, mit schwarzem Zwirn bewickelt und hat sie einfach ausgetauscht. Ihres fertig gemacht, das hat sie mir gegeben. Und was war da drin? Nix. Reklame. Und Klopapier. Und bist du dann irgendwann alleine wieder nach Hause gegangen? Und dann hat sie gesagt, sie hat uns bis zur Ampel gebracht, sagte jetzt, erlöse ich euch von einer vom anderen und du gehst diese Straße und du gehst diese und nicht umdrehen. Und bin ich nach Hause gegangen und das Geld unter Matratze gelegt, gar nicht aufgemacht. Also das, wo du dachtest, das wäre das Geld, da war aber die Reklame drin. Ich bin so ein Mensch, ich gebe den Hungrigen Essen, den Schmutzigen Möglichkeiten zum Waschen und ich habe immer allen Menschen geglaubt. Wann bist du denn aufgewacht? Nach 16 Tagen. Nach 16 Tagen erst? Ja, so hat sie mir befohlen, ich soll das nach 16 Tagen aufmachen. Ist ja unfassbar. Und einen Termin gegeben wieder da, ja. Und ich habe geglaubt und ich war glücklich. Ich habe getanzt mit dem Bild meines Mannes. Ich war wie neugeboren. Nach der Begegnung? Ja, und nach wie neugeboren. Aber nach 16 Tagen warst du nicht mehr neugeboren. Und dann ging ich erst morgens zur Kirche und habe das noch nicht aufgemacht. Und als ich aus der Kirche kam, da habe ich das aufgemacht und habe mein Ergebnis gesehen. So, da war das große Erwachen da. Ja. Das heißt, du bist einer ganz geschickten Trickdiebin aufgesessen, die mit einer Komplizin gearbeitet hat. Ja, wahrscheinlich. Hast du dich bei der Polizei gemeldet? Ja. Aber nun lag das schon 16 Tage zurück. Aber trotzdem, ich habe das gemeldet, ja. Und das ist nicht der erste Fall. Das ist in diesen Tagen vielmal passiert in Elmshorn, in Pinneberg. Und habe ich aus Dortmund einen Zeitungsausschnitt bekommen, wo die Bilder, die Fotos von denen, Phantomfotos gemacht sind. Und die Polizei schreibt dort, wir jagen sie, ja. Okay, aber du hast dein Geld nicht wiedergekriegt. Ich habe mein Geld nicht wieder. Oh Gott. Ich habe das jetzt irgendwie überwunden, aber ich kann nicht schlafen. Wenn ich schlafen mich lege, dann denke ich nur nicht denken daran, ja? Mm-hmm. Tamara, du bist eine ältere Frau von 80 Jahren, eine erfahrene Frau. Ja, hast du eine Erklärung, warum du auf die reingefallen bist? Ja, weil sie mich haben hypnotisiert und ich habe Probleme und ich habe wirklich geglaubt. Glaubst du wirklich, dass sie dich hypnotisiert hat? Was glaube ich nicht? Ja, glaubst du wirklich, dass sie dich hypnotisiert hat? Ja, ja. Sagen das die anderen Opfer auch in der Richtung? Ja, ja. Ich habe, ja. Sogar in der Polizei hat eine Frau gesagt, wann wir sie kriegen, die machen mit uns dasselbe. Das ist ja unfassbar. So, jetzt hast du zwar gesagt, ich will es akzeptieren, man kann es nicht mehr rückgängig machen, nein, aber es geht dir nicht aus dem Kopf. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Ich will nicht denken, aber ich denke. Natürlich, das verstehe ich gut, wenn du so lange für das Geld gespart hast. Und jetzt konnte ich wieder nicht schlafen, dann habe ich gedacht, versuchst du mal durchzukommen. Ja, auch als Warnung für andere Leute. Ja, als Warnung für andere. Das, mir gibt mein Geld keiner zurück, ja. Mhm. Und mein Pastor in der Kirche hat immer gesagt, Tamara, du darfst nicht allen Menschen glauben. Mhm. Und ich habe allen geglaubt, dass sie gut sind. Tamara, das tut mir total leid. Ja, es tut mir wirklich aber leid. Ich wollte das nur als Warnung aussprechen. Das ist sehr gut. Und habe gedacht, vielleicht hilft das mir nicht so viel denken daran. Aber ich mache noch einen Vorschlag. Mhm. Wir rufen dich gleich nochmal an, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, vielleicht noch ein bisschen ausführlicher zu reden. Aha. Einverstanden? Ja. Das machen wir gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Mhm. Und soll ich auflegen? Du musst bitte auflegen, ja. Ja. Und von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Eine sympathische Russin, die Tamara. Und hier ist Dennis. Dennis ist 18. Guten Morgen, Dennis. Morgen. Hallo, Dennis. Um was geht's ja, bei dir? Ja, meine Geschichte ist ein bisschen komisch. Und zwar, ich war vor einem Jahr im Sommer mit meiner Freundin und meiner ehemaligen besten Freundin zusammen in einer WG. Mhm. Haben da halt zusammen gewohnt. Mhm. Und irgendwie hatte sie halt irgendwelche Sachen da erwähnt, dass irgendwie ja Geister spuken sollen und so weiter. Wer hat das erwähnt? Meine beste Freundin. Die beste Freundin, okay. Genau. Und das wollte ich erstmal nicht glauben und habe dann erstmal so gesagt, ja, ist ja Schwachsinn. Und dann irgendwann meinte sie, okay, komm, wir machen Gläserrücken so aus Spaß. Mhm. Haben dann uns hingesetzt, haben uns da meinen besten Freund dazu geholt. Und ja, dann ging's halt los. Ne? Sein Opa ist halt vor einem Jahr damals verstorben. Mhm. Und niemand wusste halt, wie er heißt. So. Wie? Dann wie haben niemand, wir halt aber er wusste ja, wie er heißt. Er war der Einzige, der es wusste. Ne? Ja. So. Da hat sich das, wir saßen so irgendwie zu fünf am Tisch, da war noch eine Freundin dabei. Mhm. Kam dann hin und her, also es hat dann wirklich irgendwie mit so Ritualen begonnen. Irgendwie muss man halt alles einhalten, dass man halt da irgendwie nicht von irgendwelchen Geistern verfolgt wird. War für mich erstmal so banal, ne? Mhm. So. Dann fing das Glas sich irgendwann wirklich an zu bewegen. Aber ihr habt alle die Finger, jeder hat den Finger auf das Glas gelegt. Naja, jeder musste zwei Finger so aufs Glas legen, ne? So rund um den Tisch. Okay. Mhm. So, aber ich frage es deshalb nochmal, es gab eine Berührung zwischen euch und dem Glas. Genau. Okay. So. Da hat er halt die Frage gestellt, wie heißt mein verstorbener Opa? Mhm. So. Da hat er wirklich das Glas sich bewegt auf die jeweiligen Buchstaben und hat halt den Namen von dem Opa rausgefunden. So, dann gucke ich ihn so an und sage so, ey, stimmt das? Mhm. Er meint so, ja, es stimmt, da hat er plötzlich angefangen zu heulen. Ne? So. Mhm. Das ist ja verständlich irgendwie. Und da habe ich halt irgendwie angefangen, irgendwie krass zu zittern und alle hatten irgendwie Angst bekommen. Ne? Mhm. So, dann dachte ich immer noch, das ist eine Verarsche. Die wollen mich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie verarschen damit und habe das dann immer noch nicht so ganz geglaubt, dass sie sich irgendwie abgesprochen haben. So. Mhm. Und dann irgendwann haben wir halt nochmal gespielt und einfach so aus Interesse und dann hat er irgendwie vorhergesagt, dass irgendjemand sterben wird. Also irgendwie kam es auf Kind, zwei und Tod. Kind, zwei und Tod. Genau. Mhm. Also rund dann eine Woche später herausstellte, ist ja. Dann hatte halt meine Freundin und meine ehemalige beste Freundin gleichzeitig eine Fehlgeburt. Mhm. So. Und ab da wurde es halt wirklich komisch. Dann haben uns auch irgendwelche komischen Sachen verfolgt, so wie er hat auf dem Nacken irgendwie hinten so ein eingeritztes Kreuz gehabt, nachdem sie aufgestanden ist. Nach der Sitzung? Ja, also unmittelbar danach am nächsten Tag. Mhm. Wie ein Kreuz? So wie hätte man mit Kugelschreiber ein Kreuz in die Haut gemacht? Nee, so eingeritzt, muss ich dir vorstellen. Also mit einer Rasierklinge. So. Mhm. Ja. Und dann sind wir halt auch, okay, da haben wir irgendwie Weihwasser drauf gemacht. So, weil wir gehört haben, soll helfen, da hat sie irgendwie angefangen zu brennen. Mhm. Dann sind wir halt irgendwie draußen rumgelaufen, und dieses Kreuz exakt in derselben Form hat uns halt überall irgendwie verfolgt, so im Kies, auf dem Boden, auf dem Spielplatz, war dann halt auch dieses Kreuz auf einmal. Dann irgendwie, als wir nach Hause gekommen sind, sind irgendwie die Lichter an- und ausgegangen, also ganz komische Sachen sind da passiert. Jetzt machst du uns ja richtig Angst, kurz bevor die Sendung vorbei ist, Dennis. Jetzt lässt du uns in die Nacht mit einer solchen Gruselgeschichte, das wäre schrecklich. Das aber noch viel schrecklicher ist, dass ich hier gar nicht jetzt darauf antworten kann und spekulieren kann, was da los ist, weil die Sendung rum ist. Dann ja. Jetzt lassen wir es einfach mal so stehen. Wenn du möchtest, rufen wir dich nochmal an, okay? Ja, machen. Machen wir. Okay, bis gleich. Gut. Tschüss. In der Technik heute Nacht Moritz Güldenring. Morgen heißt unser Thema die Lüge meines Lebens und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ein großes Geheimnis mit sich herumtragen. Was ist das größte Geheimnis in eurem Leben, das ihr eigentlich noch nie jemandem erzählt habt, aber vielleicht morgen darüber sprechen wollt? Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen oder mailen domian@wdr.de und um 1 Uhr sind wir da. 1 Uhr Radio ist live und WDR Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.